Wer kommt denn da angerannt? Das ist doch Baron von Zwiebelschreck. Skandal! Hallöchen, Herr Baron. Sie sind ja völlig außer Puste, Sie Armer. Mein Familiensilber. Gestohlen! Von einem Gorilla und einem schrägen Vogel aus dem Zoo. Ich werde den Zoo verklagen auf Schadensersatz. Ach, was reden Herr Hochwohlgeboren denn da für einen Unsinn? Unsinn? Mein Butler James kann alles bezeugen. Aber für den Zoo hat ja sowieso das letzte Stündlein geschlagen. Ich habe den Bürgermeister verpflichtet, sofort hier zu erscheinen. Herr Baron, kein Zootier hat was mit der Sache zu tun. Sehen Sie hier. Huh. Was ist das? Ein Kostüm, Herr Baron, aus dem Kostümverleih. Der Einbruch, das waren Hinky und Pinky. Aber keine Angst, die beiden habe ich verjagt. Verjagt? Aber mein Familiensilber, weg! Für die Wiederbeschaffung meiner wertvollen Stücke werde ich eine Belohnung aussetzen. Von, naja, sagen wir mal, vielleicht... Nun, Barönchen? Wir können jede Spende gut gebrauchen. Spende? Was hat denn die Belohnung mit einer Spende zu tun? Nun, wir haben da noch eine Überraschung für Sie, Zwiebelschreckchen. Überraschung? Ja, was denn für eine Überraschung? Hier, Ihr Familiensilber. Tatsächlich? Alles wieder da. Phänomenal, was? Tja, mein Lieber, da sind Sie sprachlos, was? Nun, wir warten auf Ihre Belohnung. Ja, die Belohnung, ja, sofort. Ach, und da kommt ja auch das Bürgermeisterchen. Oh, was sehe ich, was sehe ich? Schon alle beisammen. Ich nutze die Gunst der Stunde, den Zoo zu schließen. Herr Baron werden zufrieden sein, ja, und sich sicherlich vereinbarungsgemäß erkenntlich zeigen. Herr Bürgermeister, ja? Ich muss Sie leider enttäuschen. Ja. Hä? Aber wieso? Warum denn? Den Zoo lassen Sie mal ruhig geöffnet. Unter den veränderten, erfreulichen Umständen muss ich den Bewohnern des Zoos gegenüber sehr dankbar sein. Und deshalb werde ich Ihnen, Herr Blümchen, als Anerkennung für die erbrachten Leistungen diesen Spendenscheck überreichen. Mir? Ihm? Nun nimm ihn ruhig an, Benjamin. Oh, danke. Aber das ist ja viel mehr, als wir noch brauchen. Danke, Herr Baron. Im Namen von Herrn Tierlieb und im Namen unserer Tiere. Nichts zu danken, Herr Blümchen. Aber, Herr Baron, gar nichts für mich. Nicht mal eine klitzekleine Spende. Herr Bürgermeister. Ja? Ein andermal, hm? Ach, das ist gemein. Das ist ganz toll, Herr Bürgermeister. Und, Herr Baron, wissen Sie, was ich am schönsten finde? Dass wir jetzt wieder richtig gute Nachbarn sind. Sie sprechen mir aus dem Herzen, Herr Blümchen. Ja. Dann ist ja endlich alles paletti. So, alle mal zusammenrücken für ein Familienfoto. Hm? Bürgermeisterchen, Sie auch. Hm? Na gut, aber nur weil Sie es sind, Frau Kolumna. Ja, so. Danke. Ach, wie hübsch. Und du? Ich freue mich so, dass unser Zoo gerettet ist. Ich auch, Benjamin. Jetzt kann das Zoofest doch noch stattfinden. Genau. Tada! Und jetzt wird gefeiert.